Radioaktiv. Erasmusik. Buenas noches. Es ist mal wieder 18 Uhr am Montagabend. Das heißt, es ist Zeit für Erasmusik, euer Lieblings-Europa-Magazin hier auf Radioaktiv. Heute bin ich am Studio. Ich bin die Judith und wir haben eine ganz besondere Sendung heute für euch. Und zwar haben wir ein Norwegen-Special vorbereitet. Und zwar geht die Reise nach auf die Lofoten. Das ist eine kleine Inselgruppe im Norden von Norwegen. Und dann geht es weiter. Wir haben nämlich auch unsere Stadt der Woche heute in Norwegen, die Hauptstadt, und zwar Oslo. Und wie immer gibt es einen Erasmusiker der Woche. Jetzt geht's aber erstmal los mit Musik aus Irland, und zwar von The Script und Hall of Fame featuring will.i.am. Und ich wünsche euch viel Spaß. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Radioaktiv in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. Funkt dazwischen. Und wir laufen, um uns zu begegnen, die Augen zu vom Reden, frei und noch entspannt. Und wir glauben, getauft auf noch warmen Wegen, die Nacht wirkt überlegen, frei und doch gespannt, frei und noch gespannt. Ich will keinen Zentimeter mehr. und wir liegen nicht weit von unserem Leben. Ich kann in deinen Augen lesen, frei und noch entspannt. Und wir lieben den hellen Tag entgegen, offen und verlegen, frei und noch gespannt. So frei und noch entspannt. Ich will keinen Zentimeter mehr zwischen uns, ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund, ein Ende ohne Zensur. Mehr zwischen uns, ein Fleck ohne Kontur. Ich will ein Anfang mit mehr Tiefe, mit mehr Hintergrund, ein Ende ohne Zensur. Ich will keinen Zentimeter. So mit keinen Zentimeter. Die Stadt der Woche. Und bei uns geht's auch schon los mit der Reise nach Oslo. Das ist nämlich unsere heutige Stadt der Woche. Norwegens Hauptstadt hat ungefähr oder weit mehr als 600.000 Einwohner. Es ist also damit die größte Stadt Norwegens und eigentlich auch eine recht große Stadt allgemein. Und zwar verteilen sich diese 600.000 Einwohner auf eine Fläche von 450 Quadratkilometern. Allerdings die Hälfte davon ist tatsächlich auch Wald und gar keine Stadt. Also wer nach Norwegen geht, sollte auf jeden Fall naturverbunden sein. Und die Natur, damit geht's auch gleich weiter, denn rund um Oslo liegen wunderschöne Seen und auch superschöne Strände, die eben im Sommer zum Schwimmen einladen, zum Barbecue und zum Lagerfeuer. Was man also so im Sommer halt so braucht. Und im Winter verwandelt sich das Ganze dann in ein wunderschönes Winter Wonderland, wo man sich dann mit Wintersport und Schlittenfahren vergnügen kann. Also, wie schon gesagt, alle Naturliebhaber sollten unbedingt mal nach Norwegen. Das ist eh das Motto der heutigen Sendung, ab nach Norwegen. Und fürs Reisen im In- und Ausland ist Oslo dann eben doch ein guter Startpunkt, wenn es dann mal zum Beispiel nach Bergen gehen soll, nach Stockholm, nach Göteborg oder auch Kopenhagen. Das ist alles wirklich in unmittelbarer Nähe von Oslo aus und garantiert auch mal einen Ausflug wert. Und wer gerne mal eines der weltberühmten Fjorde sehen will und natürlich die Nordlichter, der kann eben auch in Oslo Glück haben, denn das liegt nämlich auch schon weit genug im Norden, um eben Nordlichter zu sehen. Allerdings ist Oslo eine der teuersten Städte der Welt, also Achtung und schont euren Studentengeldbeutel, wenn ihr da hingehen wollt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, an die University of Oslo zu gehen. Das ist nämlich eine der ältesten und größten Hochschulen in Norwegen. Und momentan sind da ungefähr 30.000 Studenten immatrikuliert. Also auch echt eine große Uni. Und ihr Mannheimer Studenten da draußen, ihr könnt da hingehen und allerlei studieren. Zum Beispiel Anglistik, Germanistik, Geschichte, MKW, Jura, Philosophie, Politikwissenschaften und so weiter. Also es ist für jeden was dabei. Und ihr solltet unbedingt mal hingehen und das auschecken. Die Unterrichtssprache ist nämlich auch Englisch, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt Norwegisch sprechen können. Ich schätze mal, das können die wenigsten von uns. Allerdings schadet ein Norwegisch-Kurs nicht, denn für uns Deutschen ist es echt einfach, diese Sprache zu lernen, weil doch eben richtig viele Ähnlichkeiten zum Deutschen sind. und weil die Grammatik fast gleich ist. Also für uns wirklich ein Klacks. Dann noch ein kleines Schmankerl für diejenigen, die sich ein Auslandssemester an der Uni in Oslo vorstellen können. Da gibt es ein super tolles Buddy-Programm und damit wird einem der Anfang an der Uni einfach super gut erleichtert. Und es gibt jede Menge Ausflüge, Sightseeing-Touren in Oslo, Trips und Events. Und dazu gehört zum Beispiel die International Coffee Hour. Das heißt, man trifft sich mit Studenten aus aller Welt in einem kleinen Café und trinkt gratis Kaffee und Kekse und isst Kekse. Und das will in Norwegen schon was heißen, wenn es mal was gratis gibt. Muss man unbedingt ausnutzen. Und ansonsten gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten zu feiern, was im Auslandssemester natürlich auch wichtig ist. Das heißt, die Partymäuse unter euch werden in Oslo auch nicht zu kurz kommen. Da gibt es lauter Innenstadtclubs, dann gibt es Uni- und Erasmus-Partys und die allseits beliebten Kitchen-Partys. Kitchen-Partys, kann ich aus Erfahrung erzählen, sind in Norwegen der Burner, sollte man sich nicht entgehen lassen. Und auch sonst, neben dem Feiern, glänzt die Stadt durch einzigartige Verbindung von Stadt und Natur. Ist einfach super. Oslo ist wohl die einzige Hauptstadt der Welt, in der die Metro direkt ins Wintersportgebiet fährt. Das heißt, ihr könnt direkt von der Tram ab in den Skilift umsteigen, wenn das mal nicht was ist. Und die Norweger, zu denen noch kurz, sind auf jeden Fall hilfsbereite und nette Menschen. Man braucht nur ein bisschen Zeit, um sie eben aufzuwärmen, weil sie schließlich im Norden leben. Haha. Auf jeden Fall, nach ein paar Schnäpsen reden auch die richtig viel. Dazu jetzt erstmal genug zu Norwegen und zu unserer Stadt der Woche Oslo. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den Nachbarn von Norwegen und zwar mit Schweden. Genauer gesagt geht's weiter mit Love Ballads von Tove Lo. Cause this is my one true sacrifice. It never gets old, no need. Radioaktiv in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4. Funkt dazwischen. Le soir on s'étreint les deux pieds dans l'eau. Ah, je perds la boule, j'enroule, déroule. Le chaos, la félicité. Le chaos, la félicité. Si t'as peur, blottis-toi contre moi. Je t'emmènerai ailleurs, je te ferai du cinéma. Rassmusik Thema. Da bin ich wieder zurück mit unserem dieswöchigen Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, wir Studenten sind doch eigentlich ständig reif für die Insel, egal ob Semesterferien oder nicht. Schließlich muss man da dann Hausarbeiten tun, Bewerbungen schreiben und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, bei dem ganzen Stress, den wir armen Studenten tagtäglich durchleben müssen, könnten wir uns doch schon mal überlegen, wo unser nächster Urlaub hingeht. Und da dachte ich, reif für die Insel, also muss es auf eine Insel gehen. Und als erstes denkt man da ja natürlich an diese Inseln wie Mallorca, Kanaren, die griechischen Inseln und so weiter, was halt so im Trend liegt. Dabei vergisst man aber, dass unser wunderschöner europäischer Norden richtig tolle Inseln zu bieten hat. Und ich spreche gerade nicht von England oder Irland, sondern von den Lofoten. Das ist eine Inselgruppe in Norwegen und zwar liegt die relativ weit im Norden. 100 bis 300 Kilometer nördlich des Polarkreises. Das heißt, dass es im Sommer nie dunkel wird und im Winter nie hell. Das hat aber nicht nur, wie man jetzt vielleicht denkt, ein bisschen verstörende Nachteile, sondern auch durchaus richtig tolle Vorteile. Es ist nämlich mal einfach was anderes. Und natürlich, wenn man so weit im Norden ist und es die ganze Zeit dunkel ist, kann man davon ausgehen, dass man eines der wunderschönsten Naturspektakel sehen kann. Und das ist, sind die Nordlichter. Die könnt ihr dort auf jeden Fall beobachten. Also da ist fast eine Garantie und ihr habt einen der wunderschönsten Sternenhimmel, den ihr da sehen könnt. Die Lofoten bestehen aus ungefähr 80 Inseln und dazu gehören die berühmtesten Inseln Røst, Skrova, Kinsøy, Vestergøy und Moskenesøy. Sagt euch jetzt wahrscheinlich nichts, mir hat es auch nichts gesagt, aber einfach mal gucken, wie ihr zu den Lofoten kommt, das sage ich euch jetzt auch. Und zwar müsst ihr nach Bodø fliegen, das ist eine kleine Stadt im Norden von Norwegen. Da kommt ihr am besten mit einem Flug über Bergen oder über Oslo hin. Und dann geht's ab mit der Fähre auf die Lofoten, da fliegt nämlich kein Flieger hin, so... exklusiv ist es da nämlich. Da habt ihr richtig schöne kleine Fischerdörfer, eben kleine Ortschaften. Und sobald ihr euch aus dem Ort bewegt, steht ihr in einer wirklich atemberaubenden Natur. Es ist einfach richtig toll. Es gibt sehr, sehr viele Berge dort. Recht hohe Berge, das heißt Kletterer, Wanderer, Skifahrer, alle Leute, die einfach gerne Sport machen, die sollten da unbedingt mal hingehen. Und das Besondere, wenn ihr im Sommer dahin geht, was bei den Deutschen übrigens ziemlich beliebt ist, dann könnt ihr euch auf karibische Strände gefasst machen. Und ja, ihr habt richtig gehört, karibische Strände in Norwegen. Da gibt es tatsächlich türkisblaues Wasser bei recht warmen Temperaturen. Und das Schöne ist, die Sonne geht ja nie unter. Das heißt, so ein Sommertag dauert in Norwegen dann einfach mal 24 Stunden. Ja, und da könnt ihr aber nicht nur am Strand liegen oder eben Nordlichter beobachten, sondern es gibt noch weitaus mehr Aktivitäten, die ihr dort erleben könnt. Und davon erzähle ich euch einfach später, denn wir machen hier weiter erstmal mit einer Band aus Norwegen, und zwar den Kack-Motherfuckers. Die kommen aus Bergen und haben ein Lied namens Restless, das ich euch jetzt spiele. In Mannheim auf der 89,6 und weltweit im Livestream auf radioaktiv.org. Funkt dazwischen. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog. Mit Take Me to Church und hier bei Erasmusik geht's jetzt weiter mit den Nachrichten. Erasmusik Info. Budapest. Ungarn zäunt sich ein. Um Flüchtlinge aus dem Nachbarland Serbien abzuhalten, setzt die rechte Regierung ihren Plan eines Grenzzaunes zu Serbien um. Soldaten beginnen mit dem Aufbau der 4 Meter hohen Anlage. Mexiko. Der Drogenbaron Guzman, Spitzname El Chapo, ist zum wiederholten Male aus dem Gefängnis ausgebrochen. Dafür nutzte er einen Tunnel unter einer Dusche. Dies ist ein herber Rückschlag für die Behörden. El Chapo gehört zu den gefährlichsten Drogenbossen Mexikos. Brüssel. Nach einem 17-stündigen Verhandlungsmarathon haben sich die Verhandlungspartner im Schuldenstreit geeinigt. Die letzten Probleme sind damit ausgeräumt und die Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket können beginnen. Griechenland bleibt in der Eurozone, wenn auch mit Auflagen, die das Land per Referendum gerade noch abgelehnt hatte. Erasmusik. Ganz Europa in deinem Radio. Gleich bei Erasmusik. Bei uns geht es in der nächsten halben Stunde weiter mit einem zweiten mit dem zweiten Teil des Themas, und zwar über die Lofoten. Ich werde euch noch ein bisschen was erzählen, was ihr da so unternehmen könnt, wenn ihr dort seid. Denn da gibt es richtig viel Programm, was man machen kann. Und wie jede Woche haben wir natürlich einen Erasmusiker der Woche für euch vorbereitet. Diesmal eine Band, die jeder von euch kennt. Aber so viel sei erstmal nur verraten. Wer das ist, das verrate ich euch später. Hier geht's weiter mit einer richtig tollen Band, und zwar Mando Diao und Sheepdog. forgiveness. Tell you I was wasting up your time. Oh, now you're wasting mine. You brought me back in line, and I'm counting every nick, and I guess you think that's fine. Oh, did you hear the rain or the rain? Ooh. You can try and run and hide, tearing at the chain. Oh, Lucifer's inside. Ooh, did I send a ship? A little trick of mine. Did I make you shake your knees? Did I make him spill his wine? Lord, I'm spreading like disease. No, I'm all up in your mind. Oh, Lucifer's inside. Oh, Lucifer's inside. Oh, did you hear the rain? Oh, the rain. Ooh. You can try and run and hide, tearing at the chain. Erasmusik-Thema. Da bin ich ja schon wieder zurück mit unserem Thema der Woche, und zwar der wunderschönen norwegischen Inselgruppe, den Lofoten. Und ich habe mir jetzt so gedacht, irgendwie schlägt mein Abenteuerherz ja sowieso für Norwegen, und auf meinem Plan für meinen übernächsten Urlaub stehen die Lofoten unbedingt drauf. Da kann man nämlich richtig, richtig tolle Sachen machen. Es fängt schon damit an, dass man sich eigentlich in einem kleinen Hütchen einmieten kann, beziehungsweise irgendwo in einem wunderschönen, super süßen kleinen Fischerdorf unterkommt, weil es eben keine großen Hotels auf diesen Inseln gibt. Das allein ist schon toll. Man lernt also die Norweger dort auch vor Ort kennen, und man kann richtig tolle geführte Touren machen. Safari in Afrika war ja gestern, das wissen wir ja alle. Die neue Safari, die jetzt in ist, ist eine Walsafari, und das könnt ihr eben auf den Lofoten machen. Wenn ihr Glück habt, seht ihr dann Orcas, Pottwale und sogar Grauwale. Also richtig viel könnt ihr da beobachten. Und was richtig toll ist, was ein guter Kumpel von mir gemacht hat, der war auch auf den Lofoten und durfte da erstens angeln, und die Fische, die er dann geangelt hat, die wurden Seeadlern gefüttert. Und das ist wirklich beeindruckend, wenn dann so ein riesiger Adler über dich hinwegfliegt oder seinen Fisch eben dann schnappt. Und das sind einfach einzigartige und wirklich, ja, königliche Tiere, die man da dann eben hautnah erleben kann. Und eben nicht, wie wir es halt sonst tun, eingesperrt in irgendein Käfig in irgendeinem Zoo. Natur ist da sowieso hautnah zu erleben. Angeln kann man da super, man kann wandern, man kann Skifahren. Allerdings für alle Skifahrer unter euch, man sollte fortgeschritten sein, denn da gibt es nicht gerade, also sehr, sehr wenige, wenn überhaupt, leichte Touren. Und für diejenigen, die gern fernab der Pisten Skifahren, ist das sowieso ein Paradies. Das heißt also, wenn ihr auf die Lofoten geht und dort euren Urlaub verbringt, dann, egal ob im Sommer oder im Winter, es wird eine einzigartige Zeit in einer unbeschreiblich schönen und unbefleckten Natur, wo ihr garantiert eine Digitalization-Detox machen könnt und mal so richtig schön abschalten könnt. Ich bin davon überzeugt, ich hoffe, ich konnte euch auch davon überzeugen oder zumindest die Lofoten und Norwegen schmackhaft machen, egal ob es jetzt Oslo im Auslandssemester wird oder ein Abenteuerurlaub auf den Lofoten. Hier geht's erstmal weiter mit Musik, und zwar einem richtig schönen, entspannten Song. Hier sind Coldplay mit Speed of Sound. Before it starts, before I begin, Musiker der Woche. Ja, das waren Florence and the Machine mit The Dog Days Are Over und diese wunderbare Band ist unser Musiker der Woche. Ich brauche sie euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, dass ihr diese grandiose Band schon kennt. Nicht zuletzt, weil sie dieses Jahr auf dem Southside Festival waren. Heute möchte ich ein bisschen von der Band erzählen. Die Band rund um, um die Sängerin Florence und eben The Machine, das ist dann eben der Rest der Band. Und die Band Sängerin Florence, die machen eine echt spannende Musikmischung. Man kann eigentlich sagen, dass von Indie, Folk, Rock, Pop und Soul irgendwie alles so ein bisschen mit dabei ist. Und Florence and the Machine schaffen es eben, aus diesem Mischmasch von Musikgenres einen individuellen und eigenen Klang zu machen. Und das müssen sie eigentlich auch, denn es gibt so viele englische Bands, dass man sich einfach einen eigenen Sound schaffen muss, der sich dann eben auch hält, und das haben sie eben auch geschafft. 2007 hat sich die Band gefunden. Und dann ging es eigentlich auch schon direkt bergauf, ab in Richtung Charts. Ihr Debütalbum Lungs stieg 2009 direkt an die Spitze der Charts des Vereinigten Königreichs. Und das wiederholten sie dann 2 Jahre später direkt nochmal mit ihrem 2. Album Ceremonials. Nur in Deutschland waren wir wieder etwas langsamer und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir warm geworden sind für Florence and the Machine. Gott sei Dank haben wir sie noch entdeckt. Und nachdem das erste Album dann eben in Deutschland nur auf Platz 41 geklettert war, schaffte es ihr neues Album How Big, How Blue, How Beautiful dann schon auf Platz 3. Allerdings in der Schweiz, in UK und in den USA war das Album auf dem 1. Platz. Aber naja, der 3. Platz ist ja der Gewinner der Herzenplatz, wie man als Deutscher auch weiß. Aber als wäre der Charterfolg dann eben nicht schon genug Ruhm und Ehre, da räumt die Band auch noch eine Menge Preise und richtig viele goldene und Platin-Schallplatten ab. Und jetzt erstmal genug der Zahlen und der Fakten. Ihr fragt euch sicherlich, was das Besondere ist, warum ihr euch jetzt eigentlich Florence and the Machine anhören solltet. Und wie so oft macht es eben die gute alte Mischung. Eben weil man die Band in keine der Klischee-Schubladen stecken kann. Das ist nicht wirklich Britpop, das ist einfach ein eigener Sound und das wird einfach nicht so schnell langweilig. Und ein weiteres Erfolgsrezept ist sicherlich auch die authentische Art der Sängerin, die einfach ein Charakter ist, wenn man sie auch einfach mal auf der Bühne erlebt hat. Also selbst wenn man kein Florence and the Machine-Fan ist, sobald man die mal live gesehen hat, muss man sagen, ist man dann doch angefixt. Aber irgendwie muss es ja die Band auch geschafft haben, weltweit über 6 Millionen Alben verkauft zu haben. Und wer mal wieder Lust hat auf Musik, die eben etwas anders ist, der sollte jetzt die Ohren spitzen, denn wir spielen hier jetzt noch ein bisschen Florence and the Machine mit einem ihrer Knaller-Hits, würde ich sagen, wo man einfach nicht ruhig sitzen bleiben kann, finde ich. Ich tue es nicht. Ich spiele euch den Song jetzt einfach. Hier sind Florence and the Machine mit Shake It Out. Like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the goods come. Every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the dawn, and I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way. Florence and the Machine mit Shake It Out. Und das war's auch schon mit der heutigen Sendung von Eras Musik. Eine Stunde ist leider schon vorbei. Hier auf Radioaktiv geht's leider auch nicht weiter mit den Campus Charts. Dafür gibt's aber wie immer nächste Woche eine neue Ausgabe von Eras Musik, eurem Lieblings-Europa-Magazin hier auf dem tollsten Sender der Welt, nämlich Radioaktiv. Und ich verabschiede mich und sage bis nächste Woche mit einem mindestens genauso tollen Song wie Florence and the Machine, und zwar mit Caesar's Palace und Jerk It Out.